Kennen Sie das? Stechende Kopfschmerzen, Migräne, keine 10 Hinweise? Das muss nicht sein. Hier hilft A. Bitte bewerten. Formel für 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und? Ja, fantastisch, ne? Ein Arzt. Ich habe Post bekommen. Diese Hinweise habe ich nicht selbst geschrieben, sondern mir wurden sie zur Verfügung gestellt. Jetzt muss ich gucken, welchen ich zuerst nehme. Nehmen wir den hier, einfach der Eingangsreihenfolge nach, vom Claudio. Und der schreibt: Hallo Philipp, als großer Fan von eurem Podcast habe ich mich nun endlich einmal an einen Vorschlag für A gewagt. Siehe Anhang. Den Rest kann ich jetzt leider nicht vorlesen, weil sonst würde das etwas spoilern. Vielleicht habt ihr Lust zu raten. Viele Grüße aus Essen, Claudio. Und dann lege ich auch gleich los, hier die Hinweise vorzulesen. Hinweis Nummer 1. Ich wurde am 24. Januar 1938 in Berlin geboren. Nach der Trennung meiner Eltern wuchs ich während des Zweiten Weltkrieges als Einzelkind bei meiner Mutter auf, an der ich zeitliebens sehr hing. Zu meinem Vater, der während meiner Kindheit einige Zeit im Gefängnis verbrachte, konnte ich nie ein emotionales Verhältnis aufbauen. Jetzt wäre noch die Frage, ob sie sich deswegen getrennt haben. As depressing as it gets für einen Start. Das stimmt, ne? Geht nicht so optimal los. Aber ich habe auch kein glückliches Leben. Ich habe neulich Rauchbier getrunken. kann man annähernd vergleichen, denke ich. Was ich gelernt habe in meinem Leben, ist Rauchbier nicht zu trinken, sondern mit Rauchbier zu backen. Okay, was backt man mit Rauchbier? Zum Beispiel Brot oder es für Soßen zu verwenden. Ich war im schönen Fürth und da gab es ein Biramisu. Ihr ahnt, was der Clou ist von diesem Tiramisu? Dass es aus Fürth kommt? Ja, genau. Also es tut mir leid, ich kann halt Bier nicht viel abgewinnen, von daher, das klingt für mich mega widerlich. Ich habe nicht die geringste Ahnung, mein Lieber. Was meinst du damit? Was, dass ich allgemein nicht die geringste Ahnung habe? Ach so, du meinst das jetzt so rum, nicht aufs Tiramisu bezogen. Na gut, aber vielleicht hilft der Hinweis Nummer 2, damit es ein bisschen schöner wird vielleicht. Ich studierte Wirtschaft und Jura, obwohl ich lieber eine Schauspielschule besuchen wollte und mich sehr für Kunst interessierte. Ich galt als sensibel und scheu. Eines meiner bekanntesten Zitate lautet: Arbeiten, das hat mir gerade noch gefehlt. Sympathisch. Nee. Nö. Nö. Einfach nö. Nee, du. Das ist jetzt nicht so die Lösung. Na dann, gebe ich euch Hinweis Nummer 3 und ihr werdet sehen, dass vielleicht das Leben durchaus netter sein kann. Seit meinem 28. Lebensjahr lebte ich ein Party- und Jet-Set-Leben. Ich pflegte den Umgang mit Berühmtheiten meiner Zeit wie Prinzessin Soraya, Yves Saint Laurent und Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Das war jetzt so formuliert, als würde die Person noch leben. Ja, tatsächlich, klang das ein bisschen so. Ich wittere einen Regelverstoß und weigere mich deswegen, hier an der Stelle eine Antwort zu geben. Nee, ja, die Person deutsche Playboy, ist tatsächlich schon verstorben. Dieser deutsche Playboy, dessen Namen ich nicht weiß? Lotto King Karl? Udo Jürgens. Nee, aber hatten wir den eigentlich schon? Das weiß ich nicht. Irgendwie würde mich das total wundern, wenn nicht. Aber auf der anderen Seite, wir hatten so viel noch nicht. Von daher, schickt uns Vorschläge. Oder noch besser, ausgearbeitete Punkte. Ja, weil Arbeiten kommt auch für uns nicht in Frage. Hinweis 4. Ich bekannte mich offen zur Homosexualität. In der Öffentlichkeit trat ich geschminkt und mit Schmuck behangen auf. Am liebsten schlüpfte ich in die Königsrolle. Eine goldene, mit Edelsteinen verzierte Krone auf dem Haupt verteilte ich Medaillen an Anwesende. Okay. So, sollte man doch meinen, dass das jetzt ziemlich offensichtlich ist, wer das ist? Ja, genau, das habe ich jetzt gerade auch gedacht. Das ist ein bisschen auch meine Befürchtung, dass das jemand ist, den ich da nicht kenne. Welcher Hinweis war das? Nummer 5. Ich weiß auch nicht, ich habe gerade den Prinz von Zamunda vor Augen. Entschuldigung, das war Nummer 4. Entschuldige bitte. Nee, ich hab echt keine Ahnung. Ich habe übrigens jetzt, weil du Eddie Murphy erwähnst, ich habe jetzt mal UHF nachgeholt, den Film. UHF? Mhm. Diesen Film, wo so Weird Al Yankovic einen Fernsehsender im Endeffekt so aufmacht. Okay, das sagt mir gar nichts. Ich sag mal, ich finde, du hast nicht wahnsinnig viel verpasst. Irgendwie, das ist auch irgendwie, die Kritiker haben dem alle nur so 1 von 5 Sternen gegeben. Aber der ist halt so ein, ja, der ist halt auch so teilweise von manchen Leuten viel zitiert und so ein Kultklassiker für manche Leute. Also, ich finde, man muss den nicht unbedingt nachholen. Ich habe den noch nie gehört. Ja, aber ist ein bisschen so, der Kern davon ist, dass halt alle möglichen Leute, alle möglichen absurden Fernsehsendungen kriegen. Und das ist echt ein Film, der durch YouTube so wahnsinnig wahr geworden ist und durchs Internet. Weil du halt diese ganzen Formate, die da vorkommen, die sind halt so auf 300% völlig überdreht. Und du könntest dir aber vorstellen, dass es die halt alle jeweils als Sendung auf YouTube wirklich gibt. Okay. UHF. Mhm. Okay. Hab ich euch schon erzählt, dass ich neulich mal Piratensender Powerplay angeguckt habe? Und ich habe am Freitag Macho Man 2 angeschaut. Die Fortsetzung des Nürnberger ohne Konferenz, mich? Macho Man 1. Oh Mann. Also Jürgen, ich glaube ernsthaft, dass du körperliche Schmerzen gehabt hättest, wenn du das geguckt hättest. Ja? Das war unvorstellbar. Ist es so viel anders als der erste, ohne das jetzt wertend zu meinen? Ja, it's a different beast. It's a different beast? Ja. Yeah. Ich möchte mehr erfahren nach dieser Aufnahme. Mhm. Ja. Hinweis 5. Ich besuchte häufig Thailand und war fasziniert von den grazilen und schönen Jünglingen, die mich anbeteten. Doch ich suchte dort nicht nur mein Vergnügen, ich sah auch das Leid der Bevölkerung. Und ignorierte es. Ich unterstützte den Bau von Schulen, Altenheimen und einer Lepra-Station. Station? Station Teller. Station Teller. Station Teller. Noch heute gelte ich in Thailand als Volksheld. Aha, nicht arbeiten wollen, aber hier dann den, weißt hier, Jan Rühak. Spitzer. Was, wer? Jan Rühak. Wer ist denn das? Kennst du nicht Jan Rühak? Der die Rühak-Skala erfunden hat? Von 1 bis 7? What? Was? Nein, keine Ahnung, wenn das nicht ist, dann machen wir halt weiter. Was zum... Ja, Google hat mal ausgedacht. Was, Jan Rühak? Ausgedacht. Jan Rühak, einfach mal gucken. Das klingt immer mega erfunden. Ja, das glaube ich, das google ich jetzt. Alles klar, aber machen wir mal weiter. Okay. Kannst du nachher googeln. Okay. Ist das ein Systementwickler? Können wir bitte weitermachen. Ist das ein Kumpel von dir? Bitte weitermachen. Hinweis 6. Ich bin in der Autobiografie von Rolling Stones Gitarrist Keith Richards erwähnt. Richards bezeichnete mich darin als verkommene Figur und schildert außerdem, wie er mit mir gemeinsam bei einer Autofahrt fast mit einem Militärfahrzeug kollidierte, welches nach dem Ausweichmanöver einen Abhang herunterstürzte und explodierte. Holy was? Moly. Das ist explodiert. Oh Gott. Ein bisschen gesamtfinster. Das ist halt so cartoon-mäßig so. Ah, sehr gut. Dominik, ich glaube, du hast uns einen Bären aufgebunden. Ich habe es vorher schon geglaubt und jetzt glaube ich es noch viel mehr. Ah, du googelst wirklich im Hintergrund, das ist ja echt gemein. Ja, klar. Und man hört es nicht. Ja, aber nicht nach irgendwas, was mich weiterbringt, sondern nur, ob es Jan Rühak wirklich gibt. Oder ist das wieder so ein Dominik, sag mal diese Wörter im Podcast, warum? Nein, halt gar so? Nicht. Außerdem mache ich das nicht mehr, außer nur noch gegen viel Geld. Das ist eine gute Einstellung. Ich will 30%. Hinweis 7. Finanziert wurde mein extravagantes Leben durch eine jährliche Zahlung von 2 Millionen D-Mark, die ich neben 3 Luxusvillen in Marrakesch, München und Palm Beach als Abfindung erhielt und die mich mit nicht einmal 30 Jahren zum reichsten Frührentner Deutschlands machten. Ist Palm Beach ein Stein, oder? Oh, für alle, die es jetzt nicht kennen, Palm Beach ist ein Erlebnisbad hier in der Region. Also nein. Ich versuche nur ja oder nein. Aber wie gut es wäre, einfach in dem Schwimmbad einfach eine Luxusvilla innen drin zu haben. Das wäre echt ordentlich dekadent. Ja, aber wäre das nicht unglaublich nervig, wenn du in dein eigenes Haus willst, musst du einen Ausweis ziehen. Und wenn du Besucher hast oder so, jetzt muss ich wieder nachzahlen. Ich habe kein Kleingeld. Das Badeschluss, ich muss heim. Ja, das wäre tatsächlich ziemlich nervig. Ich gebe dir recht. Aber mir gefällt die Idee. Hinweis 8. Als Bedingung für diese Zahlung verzichtete ich auf ein Gesamterbe im Wert von etwa 3 Milliarden D-Mark. Holy moly. Mein Vater vertrat die Meinung, dass ich als sein Nachfolger, als Leiter des Familienunternehmens mit 100.000 Mitarbeitern und Alleinerbe nicht geeignet sei. Das Familienvermögen in Form des Aktienpaketes am Unternehmen wird seit dem Tod meines Vaters von einer Stiftung verwaltet. Okay. Also wahrscheinlich, also der, kennen wir ihn oder kennen wir halt den Namen, den er trägt? Ich wäre, glaube ich, zufrieden, wenn ihr den Namen, wenn ihr den Familiennamen erratet. Thyssen Krupp. Korrekt. Aber weißt du auch, wer es ist? Thyssen Krupp Junior. Toni Thyssen. Karl Krupp. Toni Thyssen. Okay, ich erzähle euch die restlichen Hinweise noch. Hinweis 9. Während ein Erzeugnis dieses Familienunternehmens von Adolf Hitler in einem Zitat als körperliches Ideal für die Hitlerjugend missbraucht wurde, gilt entgegen einer geläufigen Meinung meiner Großmutter Bertha vermutlich nicht als Namensgeber für ein deutsches Geschütz aus dem Ersten Weltkrieg. Ah, die dicke Bertha. Genau. Und das und Zitat. Hart wie Kruppstahl. Genau. Also dieses flink wie Windhunde, zäh wie Leder, hart. Oh, dann weiß ich, wer es ist. Es ist der Krupp Junior. Ja. Oh, ich bin, der also heißt bloß bin ich nicht echt, so. Ja. Wie heißt er dann? Sage ich euch gleich, denn es gibt doch Hinweis Nummer 10. Ich starb am 8. Mai 1986 mit 48 Jahren an Mundbodenkrebs. Eine Spätfolge Mundbodenkrebs. Mein Mund hat keinen Boden, glaube ich. Doch, doch. Eine Spätfolge etlicher Schönheitsoperationen. Noch auf dem Sterbebett war meine große Sorge, ob mein künstliches Kinn halten würde. Ich gelte als der letzte Krupp. Durch meinen Erbverzicht erlosch die direkte Linie der persönlichen Eigentümer, die das Unternehmen Krupp über 150 Jahre geleitet hatten. Mein Name ist Arndt von Bohlen und Halbach. Den Familiennamen Krupp durfte ich nach meinem Erbverzicht nicht mehr tragen. Boah, wie hart ist das denn? Ja. Haben die das dran gekoppelt, dass er quasi auf seinen Familiennamen verzichtet? Ich vermute. Boah, ist das hart. Das ist ja hart, das habe ich noch nie gehört. Aber ich glaube halt, die Ansage, hey, du kriegst 2 Millionen im Jahr und hier so ein paar Häuser, aber, versus du kriegst einfach gar nichts, wir enterben dich. Okay. Ich würde auch sagen, aber statt 3 Milliarden ist irgendwie auch dann schon wegen der mickrige Abfindung an der Stelle. Aber ich finde es tatsächlich viel schlimmer, also keine Ahnung, ihm dem eigenen Sohn zu sagen, dass du den Namen nicht mehr halt führen darfst. Und vor allen Dingen, darf er sich dann einen neuen Nachnamen nach Belieben aussuchen oder was war das dann? Das ist eine gute Frage, wo der andere Name herkam. Ich vermute vielleicht, dass das von einer anderen Linie war, die in der Familie eingeflossen ist, sprich sozusagen vielleicht die mütterliche Seite. Ja, also konnte man nicht draufkommen. Hat er sich aber, adoptieren lassen. So. Ja, war eine unterhaltsame Anekdote, aber würde mich sehr wundern, wenn nicht da irgendwie jemand hätte drauf kommen können. Ja. Nee, das war. Wobei auf der anderen Seite so viel wie die Person natürlich auch irgendwie in Sachen Prominenz schon gewirkt hat und mit anderen kooperiert hat, hätte man es vielleicht kennen können. Ich muss aber selber gestehen, ich selber kannte die Person vorher auch nicht. Okay. Na dann. Cool. Vielen Dank. Schön, dass wir das geklärt haben. Tschö mit Ö. Ah, das soll ich ja nicht mehr sagen. Wer Tschö mit Ö sagt, sagt auch zum Bleistift und ist überhaupt ein ganz schlechter Mensch. Das Känguru kritisiert das auch. Nein, stopp, das stimmt nicht. Der Karl-Uwe Kling kritisiert das, wenn das Känguru das macht. So. Völlig. Und ich höre auch schon jetzt auch vom Känguru zu reden. So. Der ist übrigens Marc-Uwe Kling. Marc-Uwe? Ja, stimmt. Ah, ich glaube, das kommt sogar macht nix. Vor, dass er das nicht mag. Dammit. Ihr seid die Besten. Ciao. Tschüss.